Grüß Gott, Kinder. Sag mal, esst ihr eigentlich auch so gern Schlagrahm? Ist ja auch was Gutes, weil er so weich über die Zunge rutscht. Aber man muss schon einen guten Magen haben, sonst, naja, vielleicht wisst ihr es aus eigener Erfahrung, wie schlecht es einem auf zu viel von diesem süßen Zeug werden kann. Bei Meister Eder gibt's nie Schlagrahm, er macht sich nichts draus. Aber weil sich die Irma mit ihrem Sohn, Verzeihung, weil sich Herrn Eders Cousine Irma mit ihrem Sohn Fritzl für einen Nachmittagsbesuch angemeldet hat und weil der Meister Eder gedacht hat, dass Kinder eben gern Schlagrahm essen, drum hat er einen besorgt. Bereits schaumig geschlagen, versteht sich. Der Pumuckl ist ganz andächtig um die Schüssel mit dem schneeweißen Berg herumgegangen. Und das sagst du, das kann man essen? Und ob? Das sieht so weich aus, da sollte man den Kopf drauflegen. Oder man sollte draufpatschen. Ja, ui, soll ich mal? Untersteh dich. Aber gib Acht, du darfst was versuchen. Wir nehmen da was mit dem Löffel weg und streichen die Stelle dann wieder schön glatt. Ui, schön. Da kann man ja reinzeichnen in das Weiße. Ja. Und das bleibt so. Da male ich ein Schiff rein. Was? Das sieht dann erst fein aus. Viel feiner als solch ein Berg. Lass du nicht gleich die Finger davon. Da komm halt her, versuch's lieber. Das schmeckt. Ja, das schmeckt gut. Und da wird mir ja ganz gleich wunderbar im Hals und noch wunderbarer wird's mir im Bauch und, so. Und noch mal probieren. Ja. Man kann ja das alles nachher wieder glatt streichen. Ah, ein Löffel voll kriegst du noch von mir aus, gell? Aber nicht mehr, sonst wird's dir schlecht. Von sowas Gutem kann's einem eigentlich gar nicht schlecht werden. Doch. Von Gutem wird's einem gut, von was Besserem noch besser und vom Besten wird's einem am allerbesten. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Ja. Hier, gib schnell mal. Ja, gut, also da hast du noch ein Löffel voll. Wie gut. Habe ich nicht gesagt, mir wird immer besser. Was? Ich werde nur noch Schlagrahm essen. Jawohl, jeden Tag. Nein. Gib mir noch einen. Nein. Das ist wie so ein kleiner Morgen zu früh. Jedenfalls auf einmal. Wenn noch was überbleibt, wenn der Besuch vorgegangen ist, nachher kriegst du noch mal zwei Löffel voll, gell? Und wenn nichts übrig bleibt, dann stehe ich da und habe einen leeren Bauch und einen leeren Blick und eine leere Schüssel und alles ist leer. Das ist so viel, dass du auf alle Fälle noch was hast und das, was übrig bleibt, glauben wir's. Wenn ich's aber nicht glaube. Schau, ich is höchstens ein Löffel voll auf dem Kaffee, die Irma, wenn die zwei Löffel isst, nachher ist voll und der Fritzl, nicht die halbe die Schüssel bringt der leer. Was dir da noch übrig bleibt, reicht zum Schlechtwerden nur dreimal. Ja, aber du vergisst ganz und gar, dass die ja auch noch einen Hund mitbringen. Ah. Du hast mir erzählt, dass die einen Hund haben. Okay. Hunde. No, geh zu. Ein Dackel frisst doch keinen Schlagrahm. Hast du eine Ahnung, was gerade die Dackel fressen? Aber die machen ja vor überhaupt nichts Halt. Die würden ja sogar mich fressen, wenn sie mich erwischen würden. Jawohl. Geh zu, geh weiter. Ich gehe auch weiter. Du glaubst doch nicht, dass ich im selben Zimmer mit einem Hund bleibe. Ich werde die ganze Zeit unten in der Werkstatt sitzen und schaukeln und schlafen und auf den übrigen Schlagrahm warten. Ja, und vielleicht setze ich mich sogar in die Küche und warte drauf. Ja, das ist für gar kein schlechter Gedanke. Ja. Ich muss nachher nicht Angst haben, dass du mir irgendwas anstellst und wir können in aller Ruhe Kaffee trinken. Aber wehe, wenn alles weggegessen ist. Dann werde ich fürchterlich werden. Was? Das weiß ich noch nicht, aber das fällt mir schon noch ein. Noch einen Löffel Schlagrahm, damit ich nicht jetzt schon fürchterlich werde. Na, Pumuckl, später, sonst speibst. Nein, kann ich jetzt nicht brauchen, wo jeden Augenblick der Psych kommt. Aber ich kann's brauchen. Wenn ich Nein sag, sag ich Nein. Und wenn ich Ja sag, dann sag ich Ja. Jetzt sag ich Ja. Na, Toscha, da kommen schon. Also weg da vom Schlagrahm. Ich muss runter und muss dir aufmachen. Mach doch die Tür auf. Mach sie doch auf. Ich bewache den Schlagrahm inzwischen. Ich weiß schon, wirst du bewachst. Nix da. Du gehst jetzt mit mir aus dem Zimmer. Gut, fang mich doch, wenn du kannst. Fang mich doch. Wenn ich dazu keine Zeit hab. Aber von mir aus. Bleib nur da. Nachher nehme ich halt den Schlagrahm mit an dir. Ui. Der nimmt tatsächlich die Schüssel mit. Bäh. Na schön. Dann warte ich eben. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott, Franz. Grüß dich Gott, Fritzl. Ja, grüß dich Onkel. Ja, und der Wackerl ist auch da. Du schaust bei gut aus. Bist ganz schon ein braver Hund. Was? Soll ich dir die Schüssel abnehmen? Du warst sicher gerade beim Tisch decken. Nein, es ist schon deck. Ich hab ja bloß gerade... Ja, Wackerl, ich streichle dich gleich. Ich muss ja nur die Schüssel wegstellen. Ist dir Schlagrahm, Onkel Franz? Ja, freilich, Fritzl, freilich. Geht's zu? Kommt's gleich rein? Ich mag einen Schlagrahm gern. Ja, mit dem Schlagrahm, da hast du es genau erraten. Wenn man da nicht bremst, dann ist in der Fritz Schüsselweiß. So? Kinder kennen ja da keinen Bahnhof. Na ja. Und wenn es ihnen nachher so schlecht wird, dass die Welt nicht mehr kennen. Schlecht wird es mir da nicht werden. Mei, da kann ich ja bloß kichern. Du benimm dich, gell? Aber beruhige dich, Irma. Der Schüssel wird er nicht her. Und wenn schon, sie ist ja zum Essen da. So, jetzt sitzt sie gleich nieder, sonst wird der Kaffee kalt. Mei, und einen Kuchen hast du auch gekauft. Freilich. Also du hättest doch nicht solche Auslagen machen sollen. Der red nicht. Ich schenke dir gleich einen Kaffee ein. Na, wirst du aber jetzt endlich einmal die Schlagrahmschüssel hinstellen müssen. Ach, freilich. Warum hältst denn die gar so krampfhaft fest? Wie wenn du Angst hättest, das tät's dir jemand wegnehmen. Ja, nix gewiss, weiß man nicht. Komm her, Fritz, und da. Ich geb dir gleich einmal einen Schlagrahm auf den Teller. Eine richtige große Portion. Ist recht so. Hä? Hör auf. Gib dem Buben nicht so viel. Sonst muss ich's auf der Heimfahrt büßen. Geh, Mama, tu doch nicht so. Ich kann noch viel mehr essen. Nix so? Da. So reicht's jetzt. Du mir bloß ein bisschen und bloß auf den Kaffee. Mhm. Aber den musst du mir schon zuerst einschenken. Ach so, entschuldige. Schenk mir zuerst den Kaffee ein. Darf ich schon anfangen mit Schlagrahm essen? Ja, und ist nur ein Kuchen oder dazu? Jetzt warte doch, bis wir alle einen Kaffee in der Tasse haben. Man führt sich nicht auf, als ob man schon halb verhungert wäre. Was denkt sich denn da Onkel Franz? Okay, nix. Fritz, gib doch Obacht. Jetzt hast du den ganzen Schlagrahm über den Tisch gespritzt. Schau nur deinen Anzug an. Mein Gott, gleich bis in Tarn auf. Mama, ich weiß nicht, wie das jetzt war. Plötzlich ist der Schlagrahm auseinandergespritzt wie wenn einer draufgeschlagen hätte. Geh, red doch keinen Schmarrn. Ein Löffel hast du fallen lassen. Mitten in den Schlagrahm rein. Aber doch erst nachher. Aus Schreck. Also, dass Kinder immer Ausred haben. Na ja. Du, Franz, hast ein bisschen warmes Wasser da. Warmes Wasser, ja. Also sowas, na. Und wenn ich doch nicht weiß, wie das passiert ist. Zerbricht dir da einen Kopf nicht. Ich weiß schon. Sowas habe ich fast kommen sehen. Aber das passiert nicht mehr. Weil nämlich, wenn das nur mal passiert, mir dem Schlagrahm so restlos den Garn ausmachen, dass nicht einmal mehr ein Meisel noch was in der Schüssel zum Aufstrecken finden. Gell, Fritzl? Ja, Onkel Franz. Na, mehr als auf dem Teller hat, darf er nicht essen. Jetzt sei nicht so nachgiebig, Franz. Du verstehst gar nicht, wie wenig nachgiebig ich war. Und jetzt geh in den Kich und hol ein warmes Wasser, gell? Ja? Natürlich war das der Pumuckl, der vor Zorn und man kann ruhig sagen Futterneid mit der flachen Hand auf den Schlagrahm gepatscht hat, sodass der nach allen Seiten auseinandergespritzt ist. Wie nun der Meister Ede in die Küche gegangen ist, hat er vorher noch unter der Tür unbemerkt von seiner Cousine und dem Fritzl mit einer strengen Handbewegung den Pumuckl aufgefordert, mit rauszukommen. Der hat auch gefolgt. Schon deswegen, weil er auch seinerseits dem Meister Eder in der Küche richtig die Meinung sagen wollte. So, die ganze Schüssel voll Schlagrahm soll er leer essen und essen und essen soll er bis er Platz. Hast du denn ganz vergessen, was du mir versprochen hast? Nicht so laut. Doch, schon laut. Wenn du dein Wort nicht hältst... Jetzt will ich dir was sagen, Pumuckl. Na? Mein Wort hätte ich allerweil gehalten. Und wenn der Fritzl wirklich die ganze Schüssel leer gegessen hätte, hast du nicht gesehen, dass ich eine ganz gute Portion auf meinen Teller getan habe? Nicht für mich, sondern für die. Die isse ich nämlich nicht. Was? Sondern trag's beim Abdecken in die Küche aus. Aber nur, wenn du jetzt anständig bist und da herausen bleibst. Die ganze Portion auf deinem Teller, da isst du gar nichts davon. Kein Bräserl, wenn's brav bist. Ja, und wenn der Fritz das auch noch will? Na, das will er nicht, weil ich sag, dass es später selber ist. Also gut. Dann warte ich hier. Ja, und ich trag jetzt das warme Wasser rein. Halt, noch ein Handtuch. Ja, und vergiss nicht, dass ich warte, Natürlich hat das der Meister Eder nicht vergessen. Die Angst vom Pumuckl war wirklich überflüssig. Einmal ist die Portion auf Herrn Eders Teller übrig geblieben und zum Zweiten ist auch noch was in der Schüssel gewesen. Es wurde also viel mehr in die Küche zurückgetragen, als je ein so kleiner Kerl wie der Pumuckl essen kann. Der Pumuckl wäre nun ja sehr heiter und zufrieden gewesen, wenn nicht nach dem Kaffeetrinken die Mutter zum Fritz gesagt hätte. Du Fritzl, du könntest eigentlich ein Wackerl ein bisschen ausführen. Das darf er doch, Franz. Freilich, wenn sich Erwachsene unterhalten, dann ist das allebei langweilig für Kinder. Ja, aber nicht so weit weg vom Haus, gell? Ja, Mama. Na, dann lauf zu. Ja, komm, Wackerl, komm. Ja. Geh mal Gassi, komm. Ja, geht's schon. Ja, und dabei ist's passiert, dass der Fritzl aus dem Wohnzimmer raus und an der Küche vorbeigekommen ist. Und da stand der übrig gebliebene Schlagrahm. Da konnte der Bub einfach nicht widerstehen. Hatte der Onkel Franz nicht ausdrücklich gesagt, er darf essen, so viel er will? So kam es also, dass der Fritzl dem Dackel zuflüsterte, Psst, Wackerl, da her, aber nicht bei ihm, schön stark sein. Psst, Da kriegst du auch was, aber nur wenn du still bist. Da, okay, da schlägst. Schlagarm ist überhaupt das Beste, was es gibt. Magst du was? Da, wart, kriegst du das vom Teller. Das wird sowieso bestimmt weggeschmissen. Da, und ich schläg aus der Schüssel. Er frisst nicht so schnell, Wackerl, sonst wärst du schlecht. Außerdem, hör jetzt doch auf. Ich bring es nimmer runter. Magst du den Rest von der Schüssel noch ausschlecken? Na, lieber doch nicht. Lass mal ein bisschen drin. Schau da besser aus. Und jetzt gehen wir. Da, ihr Wackerl. Bist du? Was hast du denn? Habe ich die Tränen? Was hupst denn wie narrisch rum? Bist du gleich still? Sag mal, was ist denn mit dem Hund los? Was tust denn du da in der Küche? Ich hab dir doch gesagt, dass du runtergehen sollst. Hast du am End den Schlagrahm da noch gegessen? Ja, Fritzl, schämst du dich denn gar nicht? Was schimpft denn schon wieder, Irma? Ist was mit dem Hund? Na, da schau her. Was der ist Fritz hat den ganzen Schlagrahm gegessen. Ausgeschleckt hat er die Schüssel so, dass man es eigentlich gar nicht mehr spülen braucht. Ja, na, Mutti, das ist nicht wahr. Ich hab noch was drin gelassen. Da war noch was drin, bevor du reingekommen bist. Aber hör mal, ich hab's doch schließlich nicht ausgeschleckt. Aber bestimmt, Mama, da aber ist aber jetzt was... machst du keinen Tanz. Wenn's dir bekommt, Fritzl, na ist dir der Schlagrahm vergönnt. Also du rätst dich leicht, Franz. Ja, und du sagst, dass noch ein bisschen was drin gelassen hast. Bestimmt. Mindestens nur 2 Löffel voll. Nachher ist ja alles gut. Dann hat ja der, dann hat ja jeder was gekriegt. Ne? Jeder? Versteh dich nicht, Franz. Wo sollen denn die 2 Löffel Schlagrahm hinkommen sein? Nein, der Wackerl. Du meinst doch der Hund? Ja. Na, das kann eine schöne Bescherung geben. Wieso? Kaum sitzt man in der Straßenbahn, dann wird's losgehen. Meinst? Der Fritz wird grün im Gesicht werden und der Hund. Ah, das mag ich mir gar nicht erst ausdenken. Aber Mutti, mir ist doch gut, mir wird überhaupt nicht schlecht. So, und wie war das bei deiner letzten Geburtstagseinladung? Du hast gedacht, du stirbst. Jetzt mal nicht den Teufel, Antoine, dir mich. Jetzt fährt der Fritz seinen Hund spazieren und wir ratschen noch. Ja, aber nimmer zu lang, Fritz. Wir haben ja noch einen weiten Weg vor uns. Sonst meint der Papa, wir sind verloren gegangen. Ihr habt es sicher schon erraten, dass der Pumuckl den Hund in den Schwanz gekniffen hat, damit er bellt und die Erwachsenen kommen, bevor der Fritzl auch noch den Restschlagrahm gefuttert hat. Und wie die Mutter dann auch wirklich gekommen ist, hat der Pumuckl in Affengeschwindigkeit den Schlagrahm gegessen und die Schüssel sauber ausgeschleckt. Sollten die Leute ruhig an Zauberei oder sonst was glauben, er hatte seine Portion jedenfalls. Allerdings gefielen ihm die Reden über Schlechtwerden gar nicht. Und so kam es, dass der Kobold, kaum war der Fritzl mit seiner Mutter weggegangen, etwas betreten den Meister Eder gefragt hat. Du? Du? Was ist denn? Sag mal, schlecht ist doch das Gegenteil von gut. Herr Freili? Und wie ist es, wenn es einem gut ist? Ich meine, einem Menschen oder dir oder mir? Na ja, wenn es einem heute so ist, so ganz normal, wenn einem nichts fehlt, heute, na, dann ist einem gut. Ja, ja. Ja, und wenn es einem schlecht ist, dann fehlt was. Was fehlt dann? Die Nase oder die Ohren? Ui, ui, meine schönen großen Ohren. Na, na, brauchst keine Angst, Tom, bei dem Schlechtbären, von dem wir gerade reden. Da fällt einem was im Magen, also da drin im Bauch. Ne? Verstehst du? Ja, ja. Dann ist mir fürchterlich schlecht, ja? Weil mir da im Bauch drin, da ist noch so eine ganze Portion Schlagrahm und die fehlt noch. Oh, in dem wird's hier rauf. Ui, wie ist mir schlecht! Geh zu, red doch keinen Unsinn. Doch, doch. Wenn einem was fehlt, so ist damit gemeint, dass einem da drin was weh tut. Das Schlagrahm das fehlt. Zwickt und das kneift und meint, das ist ja ganz kreislich, wünscht er das ja auch nicht. Und wenn es mir schlecht wird, obwohl ich mir es gar nicht wünsche? Also siehst du gar nicht aus. Seh ich nicht nein, so aus. Nein. Wie sieht man dann aus? Mei, ganz grün um die Nasen und gelb um den Mund und ja, und ganz schwarz um die Augen. Ach so, also ausgesprochen bunt sieht man dann aus. Nein, und das ist alles, weil man zu viel Schlagsahne ist. Nein, bunt ist das gerade nicht. Bunt ist eher kasig. Aber reg dich nicht auf, so viel hast du ja auch nicht gegessen. Oder hat der Fritzl da noch so viel in der Schüssel gelassen? Zwei erwachsene Menschenlöffel. So? Ja, und vielleicht ist das... Oh, was hast du jetzt? Was war das? Meinem Magen fehlt was. Ui, Jetzt geht's zu. Jetzt wird doch nicht noch hysterisch. Wollt ihr da nichts ein? Dir fällt überhaupt nichts. Das sieh ich dir doch an. Du schaust ausgesprochen gesund aus. Bitte lass mich in den Spiegel schauen, ob wo müsste man denn grün sein und wo gelb? Und Nasenrum grün, aber die ist ja bei dir ganz rot. Aber vielleicht wird's bei Kobolden eben rot und blau und vielleicht wird's mir ganz grässlich. Aber wer kommt denn jetzt noch? Oh, nicht denken, ja, nicht denken. Die Cousine hat gesagt, dass der Fritz gedacht hat damals, dass er stirbt. Und wenn ich jetzt zu denken anfange, dann denke ich ganz sicher, dass ich sterbe. Ihr seid jetzt noch einmal. Schnell, Franz, ganz schnell. Der Schlagrahmen. Was? Hab ich's nicht gleich gesagt. Fritz, lauf zu. Ja, Mama. Hab ich's nicht gesagt. Wie gut, dass wir noch nicht weit waren und dass wir noch nicht in der Trambahn waren. Ja, jetzt komm nur rein. Ist dem Buben schlecht geworden? Na, aber Bauchweh hat er. Bart, ich hab im Bad ein Apothekerschrankerl einen guten Morgen, bitte. Das renkt alles ein. Ein bisschen scharf ist er, aber er hilft hundertprozentig. Du, pass auf, den Holli und gib ihm den Fritzl. Ein paar Tropfen auf den Zucker und alles ist vorbei. Ja, ich glaub, das ist gut. So was haben wir auch daheim. Ja, ich hol's gleich und dann soll's der Fritzl gleich nehmen, gell? Du, ich bin mitgesaust. Gib mir schnell auch ein paar Tropfen von dem bitteren Magen, ja? Aber das ist ja viel zu scharf für so einen kleinen Kerl. Und außerdem, glaub mir's, dir ist nicht schlecht, das sieht doch jeder. Ich fühle mich aber grün um die Nase, auch wenn sie rot ausschaut. Also gewöhn dir das ab, dass du immer gleich meinst, dir geht's an den Kragen. Ich will aber Tropfen haben, ich will. Ich denke sonst, dass ich sterbe. Ja, dann denkst, deswegen stirbst du noch lang nicht. Onkel Franz, wo bist denn? Ah, ich komm schon, Fritzl, ich bin im Bad. Mama hat gesagt, du gibst mir Tropfen. Ja, da hab ich schon. Wie geht's dir denn? Ein bisschen Kasi schaust du ja aus. Ah, ist schon wieder vorbei. Ui, ist das ein Schnaps? Ja, da, nimm ihn nur gleich. Komm nur her, so. Oh, ist sehr scharf. Ja. Aber gut. Ja, so, jetzt wird alles gleich wieder vorbei sein. Pass auf, jetzt gehen wir zu der Mama, gell? Mir ist jetzt wieder ganz gut. Weißt, so schlimm war's auch gar nicht. Aber die Mama... Wenn er mir keine Tropfen gibt, dann nehme ich sie mir eben selbst. Jawohl, fällt mir doch gar nicht ein, dass ich sterben will. Das heißt, das fällt mir schon ein, aber die Tropfen, die helfen, dass es mir nicht mehr einfällt. Das ist ein guter Einfall, Abfall, Zufall. Hier ist ja die Flasche. So, Stöpsel raus. Wie das riecht. Das riecht ja fürchterlich. Ein paar Tropfen, ja, aber wie kriegt man da die Tropfen heraus? Na, ganz einfach, indem man eben gleich aus der Flasche trinkt. Ist ja eine kleine Flasche, kann ich ja leicht hochheben. Hilfe! Hilfe! Ich verbrenne! Hilfe! Was hast denn? Ich verbrenne! Pumuckl. Innen drin ist alles verbrannt. Was? Gar kein Pumuckl ist mehr in meinem Bauch. Ja, um Gottes Willen. Nicht mich schütteln, nicht mich schütteln. Ich sterbe! Ja, sag mal, was hast du denn getan? Ja, wie gut, dass ich gerade in die Küche gehen wollte. Sonst hätte ich gar nichts gehört. Was ist denn? Ich hab von der Flasche da getrunken. Ja, von welcher denn? Doch nicht von der dort. Da ist ja eine Politur drin. Trink Wasser, da komm her, trink Wasser, viel Wasser. Oder halt, steck den Finger im Mund, das rein. Aber was heißt da nein? Du hast die vergiftet mit der Tinktur da. Da pass auf, ich hol eine Milli. Das ist gegen Gift. Nein, ich hab doch nicht von der Flasche getrunken. Wenn's mir jetzt nicht gleich sagst, was du getrunken hast, nachher... Nein, ich bitte nicht schimpfen. Ja, was mach ich denn bloß? Wart, der Herr Pumuckl, ich nimm dir an die Füße, damit's mit dem Kopf nach unten hängt. Nein, nicht. Ich hab doch... Franz? Lass mich wieder auf die Füße. So. Jetzt kommt nur dir mal auch dazu. Ja, was mache ich denn bloß? Sei stark, die hört dich doch. Dann soll sie es eben hören. Es ist mir ganz egal. Franz, wo bleibst denn so lang? Wir müssen doch gehen. Was hast denn? Komm, ich klopf da auf den Rücken. Ich höre ja schon auf. Komm hier mal, geh doch rüber ins Wohn. Ja, sag mal, woran hast du dich denn so verschluckt? Ich weiß nicht, woran ich das wisst. Wenn du so einen komischen Husten hast, komm vielleicht an die Luft. Nein, geh doch du an die Luft. Ich muss da bleiben, geh doch. Okay, aber ich lass dich doch jetzt nicht allein, wenn du gerade so einen Anfall hast. Ich habe überhaupt keinen Anfall. Es geht ja schon besser. Er hört ja schon das Husten auf. Sag, war's das Flaschel? Was für Flaschel? Ich meine doch nicht die, ich meine, ob du das morgen wieder Flaschen mag. Was du dem Fritz gegeben hast? Ja, um Himmels Willen, du wirst ihm doch nichts falsch gegeben haben. Mann, ich habe ihm schon das gegeben, aber ich muss wissen. Was musst du wissen? Nichts, lass mich doch auswursten. Also da ist jedenfalls eindeutig Magenbitter drin. Und zugehackt war er auch nicht. Und ringsum hast du auch noch eine Menge verspritzt von dem Zeug. Gott sei Dank, dann macht's nichts. Dann schickt's ihm gerade recht. Was macht nichts? Du, wem schickt was recht? Also ich verstehe jetzt überhaupt nichts mehr. Das braucht's ja nicht. Jetzt komm, jetzt gehen wir schnell ins Wohnzimmer lieber, sonst muss ich noch weiterhusten. ist Husten aber anstrengend. Dabei, ja eigentlich muss ich nämlich schon gar nicht mehr husten. Das war aber sehr schön. Ein Hustechor. Ein Hustechor kommt mir sehr lustig vor. Er klingt in meinem Lauschohr wie ein großer Rauschechor. Das ist sehr schön. Was? Wo kommt denn das Hundetier her? Wackel, Wackel! Wackel, wenn du mich nicht frisst, fress ich dich auch nicht. Das verspreche ich dir, Wackel. Ui, der ist wohl schlecht, weil du so winselst. Hast du zu viel Schlagsahne gegessen? Das kommt davon. Unter deinem Fell bist du sicher grün und blau und rot und gelb und schwarz. Ganz bestimmt. Ja, da weiß ich was sehr Gutes für dich. Das hilft sofort. Magenbitter. Jawohl, Magenbitter. Denk dir nichts dabei, wenn du husten musst. Ich schütte es dir direkt über deine Nase. So. Ja, das macht lebendig, nicht wahr? So, und jetzt ist alles von der Schlagsahne geheilt. Alles. Der Pumuckl und der Fritzel und der Hund und... Ja, Wackerl, was ist denn mit dir? Oi, Mutti, schau, der Wackerl. Was ist denn? Dem Wackerl ist der Schlagraum nicht bekommen. Schau in Gang. Das auch noch. Ja, das kommt davon, wenn die Augen größer sind als der Magen. Da kann man nichts machen, also sich halt merken bis zum nächsten Mal. Der Meister Eder wird jedenfalls so schnell nicht mehr Kindern, Kobolden und Dackeln Schlagraum geben. Jedenfalls nicht schüsselweise. Der Pumuckl allerdings hat nachher gemeint... Du musst es eben das nächste Mal umgekehrt machen. Wie? Zuerst eine Schüssel Magenbitter und dann ein paar Tropfen Schlagrahm drauf. Ja, freilich. Und dann können wir uns eins husten. Ja. Und es wird bestimmt ein gesunder und sehr lustiger Nachmittag. Darüber kann man allerdings geteilter Meinung sein. Ich glaube, es gibt lustigere Dinge. Aber warten wir ab, was dem Pumuckl sonst noch alles einfällt. Das nächste Mal werden wir es hören. Bis dahin, auf Wiederhören.